stets bedenken, so kann ich dich vergnügt in meine Seele senken. Lass mir dein süßes Helfe, du, das ganz verstockte Herz erweichen. Ach, lege nur den Gnadenfinger in die Ohren, sonst bin ich gleich verloren. Rühr auch das Zungenband mit dir.